Foster fühlte sich mehr und mehr in seine neue Arbeit verstrickt. Sie brachte ihm schlaflose Nächte. Und jeden Abend arbeitete er wie im Fieber. Nach und nach stellte er seinen Studienbericht und den Antrag auf eine Forschungsbeihilfe fertig und lieferte sie kapitelweise an Ralph Nemo. Er hatte kaum Hoffnung auf Erfolg und Genehmigung durch die Kommission. Wenn man sie ihm versagte, gäbe es in der Fakultät einen Skandal. Und wahrscheinlich würde man seinen Lehrauftrag nicht mehr erneuern. Aber er machte sich kaum Sorgen. Nur das Neutrino war ihm jetzt noch wichtig. Atemlos betrat er unbekanntes Neuland und sah sich auf Pfaden, die niemand vor ihm begangen hatte und die weit über Sterbinski und Lamar hinausführten. Er rief Nemo an. »Onkel Ralph, ich brauche ein paar Dinge. Ich rufe von außerhalb der Universität.« Nemos Gesicht sah auf dem kleinen Bildschirm jovial und freundlich aus, aber seine Stimme klang scharf. »Was du brauchst, ist ein Kurs in Syntax. Es macht mir höllisch viel Arbeit, deinen Bericht in eine verständliche Sprache zu übertragen. Wenn das der Grund deines Anrufs ist?« Foster schüttelte ungeduldig den Kopf. »Das ist nicht der Grund. Ich brauche dies hier.« Er zog einen Zettel aus der Tasche und hielt ihn vor die Aufnahmelinse. Nemo ächzte, »hör mal, du traust mir allerhand zu. Du kannst sie beschaffen, Onkel.« Nemo las die Liste mit lautlosen Lippenbewegungen. Seine Miene wurde ernst. »Was passiert, wenn du diese Dinge zusammensetzt?« fragte er vorsichtig. Foster schüttelte seinen Kopf. »Du bekommst die alleinigen Veröffentlichungsrechte für alles, was sich daraus ergibt. Aber stelle jetzt bitte keine Fragen.« »Ich kann keine Wunder vollbringen, weißt du. Dieses eine wirst du schaffen. Du musst. Du bist ein Schriftsteller, kein Mann der Forschung. Du brauchst dich vor niemandem zu verantworten. Du hast Freunde und Verbindungen.« »Dein Vertrauen, mein lieber Neffe, ist geradezu rührend. Ich werde es versuchen.« Nemos Bemühungen waren erfolgreich. Das Material und die Geräte wurden eines Abends zu später Stunde in einem Lieferwagen angefahren. Nemo und Foster schleppten alles in den Keller. Nachdem Nemo gegangen war, kam Potterly in Fosters Arbeitsraum. »Wofür ist das alles?« fragte er leise. Foster strich sich die Haare aus der Stirn und massierte ein verstauchtes Handgelenk. »Ich möchte ein paar einfache Experimente durchführen.« »Tatsächlich?« Die Augen des Historikers glänzten vor Erregung. »Ich möchte jetzt ungestört bleiben, Dr. Potterly«, sagte Foster Cobb. »Es geht nicht an, dass Sie und Ihre Frau ständig herunterkommen und mich von der Arbeit abhalten.« Er dachte, wenn ihn das beleidigt, soll er mich hinauswerfen und dieser Sache ein Ende machen. Aber es kam nicht dazu. »Gewiss, Dr. Foster«, sagte Potterly zuvorkommend, »selbstverständlich, ich werde jede Störung von Ihnen fernhalten.« Foster gewöhnte es sich an, auf einer Couch in Potterlys Keller zu nächtigen. Die Wochenenden verbrachte er ganz dort. In dieser Zeit sickerte die Nachricht durch, dass sein Bericht, den Nemo überarbeitet hatte, von der Kommission mit Wohlwollen aufgenommen worden war und dass man bereit war, ihm einen Forschungsetat zu bewilligen. Der Dekan machte ihm persönlich die Mitteilung und beglückwünschte ihn. Foster murmelte nur, »Gut, das freut mich.« Aber es klang so wenig überzeugend, dass der andere die Stirn runzelte und sich wortlos abwandte. Foster kümmerte sich nicht weiter darum. Für ihn war die Sache zu einem unwichtigen Detail herabgesunken. Er plante etwas, das wirklich zählte. An diesem Abend wollte er seinen ersten Test durchführen. Ein zweiter und ein dritter Abend verstrichen in rastloser Arbeit. Dann rief er Potterly herein. Er war vor Erregung fast außer sich. Potterly kam die Treppe herunter und betrachtete die zusammengebastelte Anlage. Mit seiner ruhigen, leisen Stimme sagte er, »Die Rechnungen des Elektrizitätswerks sind ziemlich hoch. Die Ausgaben machen mir nichts aus, aber die Stadtwerke könnten Fragen stellen. Lässt sich da irgendetwas machen?« Es war ein warmer Abend. Aber Potterly hatte seinen Hemdkragen geschlossen und trug eine Strickweste. Foster, der im Unterhemd vor ihm stand, sagte mit zitternder Stimme, »Es wird nicht mehr lange nötig sein, Dr. Potterly. Ich habe Sie gerufen, um Ihnen etwas zu sagen. Wir können ein Chronoskop bauen, ein kleines natürlich, aber es ist zu machen.« Potterly suchte an der Wand Halt. »Können wir es hier bauen?« flüsterte er heiser. »Hier im Keller«, antwortete Foster. »Mein Gott, Sie sagten...« »Ich weiß, was ich gesagt habe«, unterbrach Foster ungeduldig. »Ich sagte, es wäre nicht möglich. Aber damals wusste ich noch nichts. Nicht einmal Sterbinski hat etwas gewusst.« Potter Lee schüttelte benommen den Kopf. »Sind Sie sicher? Kann es kein Irrtum sein, Dr. Foster? Ich könnte es nicht ertragen, wenn...« »Es ist kein Irrtum. Theoretisch hätten wir die Zeitbetrachtung schon vor 150 Jahren haben können, als das Neutrino zuerst festgestellt wurde. Das Dumme war nur, dass die ersten Entdecker darin nichts weiter als ein mysteriöses Partikel ohne Masse und ohne Energie sahen, das nur mit einem komplizierten Aufwand sichtbar gemacht werden konnte. Für sie war es einfach ein Mittel, die Buchführung auszugleichen und das Gesetz von der Erhaltung der Energie zu retten.« Er bezweifelte, dass Potter Lee ihm zu folgen vermochte. Aber er brauchte eine Atempause. Er musste den Gedanken Luft machen, die ihn bedrängten. Es war Sterbinski, der zuerst entdeckte, dass das Neutrino die Hindernisse von Raum und Zeit überwinden kann, fuhr er fort. Er entwickelte eine Methode, die Bewegungen der Neutrinos zu stoppen. Er erfand ein Neutrino-Aufnahmegerät und lernte, die Oszillation des Neutrino-Stroms zu entschlüsseln. Dieser Strom hatte durch die Materie, durch die er im Laufe der Zeit hindurchgegangen war, Veränderungen und Ablenkungen erfahren. Und mit dem Gerät war es möglich, diese Abweichungen zu analysieren und in die Bilder der Materie zu verwandeln, die die Abweichungen hervorgerufen hatten. Damit war die Zeitbetrachtung möglich geworden. Selbst Luftvibrationen konnten auf diese Weise identifiziert und in Geräusche zurückverwandelt werden. Potter Lee hörte nicht zu. »Ja, ja«, sagte er abwesend. »Aber wann können Sie ein Chronoskop bauen?« Foster brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Lassen Sie mich ausreden. Alles hängt von der Methode ab, wie man den Neutrinostrom auffängt und auswertet. Sterbinskis Methode war kompliziert und voller Umwege. Sie erforderte riesige Mengen Energie. Aber ich habe mich mit künstlichen Schwerefeldern beschäftigt, Mr. Potter Lee. Das ist die Wissenschaft der künstlich erzeugten Gravitation. Ich habe mich auf das Verhalten des Lichts in solchen Feldern spezialisiert. Es ist ein neues Sachgebiet. Sterbinski wusste nichts davon. Hätte er es gewusst, würde er eine viel bessere und wirksamere Methode entwickelt haben. Man kann die Neutrinos mit Hilfe künstlicher Magnetfelder relativ einfach in den Griff bekommen. Wenn ich mehr über die Neutrini gewusst hätte, wären mir die Möglichkeiten sofort klar geworden. »Oh ja«, sagte Potter Lee, »ich glaube zu verstehen. Aber bitte antworten Sie mir, wann können Sie ein Chronoskop bauen?« »Ich will es Ihnen gern erklären, Dr. Potter Lee. Ein Chronoskop wird Ihnen nichts nützen.« »Das ist es«, dachte Foster. Potter Lee kam langsam näher und starrte Foster an. »Wie meinen Sie das? Warum wird es mir nichts nützen?« »Weil Sie Karthago nicht sehen werden. Das ist es, womit Sie sich abfinden müssen. Ich wollte Sie mit meiner Erklärung zu diesem Punkt führen. Sie können Karthago niemals sehen.« Potter Lee schüttelte den Kopf. »Nein, da müssen Sie sich täuschen. Wenn Sie das Chronoskop haben und es richtig einzustellen wissen. Nein, Dr. Potter Lee, das ist keine Frage der Einstellung. Es gibt zahllose Faktoren, die die Bewegungen des Neutrinostroms beeinflussen. Bei der Aufnahme wirken sich diese Unsicherheitsfaktoren, wie man sie nennen könnte, als Trübung aus. Je weiter man die Zeit zu durchdringen versucht, umso stärker wird diese Bildtrübung, umso unverständlicher die Geräuschüberlagerungen. Nach einer gewissen Zeit ist überhaupt nichts mehr auszumachen. Verstehen Sie, was ich meine?« »Vielleicht mit mehr Energie«, sagte Potter Lee mit tonloser Stimme. »Das wird nicht helfen. Wenn die Geräusche und die Bilddetails durch Überlagerungen verschwimmen, können auch Verstärker das Resultat nicht verbessern. Sie können einen durch Tageslicht verdorbenen Film nicht dadurch retten, dass Sie ihn vergrößern, nicht wahr? Sie müssen das begreifen. Die physikalische Natur des Universums setzt uns Grenzen. Die Länge einer Lichtwelle oder einer elektronischen Welle begrenzt die Größe von Objekten, die man mit einem Instrument sehen kann. So ist es auch bei der Chronoskopie. Sie lässt sich nur für einen gewissen Zeitraum anwenden.« »Wie weit kann man in die Vergangenheit sehen? Wie weit?« Foster holte tief Atem. 100 bis 120 Jahre. Das ist das Äußerste.« »Aber die monatliche Schrifterkommission beschäftigt sich fast ausschließlich mit Ergebnissen aus der alten Geschichte.« Der Historiker lachte unsicher. »Sie müssen sich irren. Die Kommission hat schon Daten veröffentlicht, die bis in die Zeit um 3000 vor der Zeitrechnung zurückreichen.« »Seit wann schenken Sie diesen Veröffentlichungen Glauben?«, fragte Foster ärgerlich. »Sie haben diese Sache mit der Behauptung angefangen, dass die Kommission lügt, dass kein Historiker an das Chronoskop herangelassen wird. Sehen Sie jetzt nicht, warum es so ist. Kein Historiker, abgesehen von denen, die sich mit der zeitgenössischen Geschichte befassen, könnte etwas damit anfangen. Kein Chronoskop kann jemals weiter als bis vielleicht 1930 in die Vergangenheit zurückblicken. Und auch das nur unter den allergünstigsten Voraussetzungen. Sie irren, sagte Potterly hartnäckig. Sie wissen nicht alles. Die Wahrheit lässt sich nicht nach Ihren Wünschen manipulieren. Sehen Sie den Tatsachen ins Gesicht. Die Rolle der Regierung beschränkt sich hier auf die Verewigung eines Schwindels. Warum? Das weiß ich nicht. Potterlys Knollennase zuckte. Es ist nur Theorie, Mr. Foster. Bauen Sie ein Chronoskop. Bauen Sie eins und versuchen Sie es. Foster packte den anderen bei den Schultern. Glauben Sie, ich hätte es nicht getan. Glauben Sie, ich würde Ihnen so etwas erzählen, ohne es zuvor nachgeprüft zu haben. Ich habe ein Chronoskop gebaut. Es steht vor Ihren Augen. Sehen Sie. Er lief zu den Schaltern am Instrumentenbrett. Nacheinander betätigte er sie, stellte an Knöpfen und löschte schließlich die Deckenbeleuchtung. Warten Sie, es muss erst warm werden. In der Mitte der Apparatur begann ein schwacher Lichtschein aufzuleuchten. Er wurde heller und schärfer und löste sich in ein Muster heller und dunkler Partien auf. Männer und Frauen wurden sichtbar. Ihre Umrisse waren verschwommen, die Arme und Beine wie Striche. Ein altmodisches Fahrzeug, unklar, aber dennoch als eines von jener Sorte zu erkennen, die mit benzingetriebenen Verbrennungsmotoren arbeiteten, fuhr mit hoher Geschwindigkeit vorüber. Foster sagte, Mitte des 20. Jahrhunderts, irgendwo. Die Klangsynchronisation ist mir noch nicht gelungen, also ist es vorläufig noch stumm, aber das lässt sich nachholen. Jedenfalls ist die Mitte des 20. Jahrhunderts das Äußerste. Weiter zurück können wir nicht. Glauben Sie mir, eine bessere Einstellung als diese hier ist nicht möglich. Bauen Sie eine größere Maschine, sagte Potterly. Eine stärkere. Verbessern Sie die Wirksamkeit und die Trennschärfe. Sie können diese Unsicherheit nicht beseitigen, Mann. Genauso wenig, wie Sie auf der Sonne leben können. Das ist ein Naturgesetz. Unseren Möglichkeiten sind Grenzen gezogen. Sie lügen. Ich glaube Ihnen nicht. Ich, eine neue Stimme erklang. Sie erhob sich schrill über die anderen. Arnold! Dr. Foster! Foster drehte sich sofort nach ihr um. Dr. Potterly blieb wie erstarrt stehen und sagte nach einer Weile, ohne sich umzusehen, »Was ist, Caroline? Lass uns allein.« »Nein.« Mrs. Potterly kam die Stufen heruntergetappt. »Ich habe es gehört. Sie haben einen Zeitbetrachter hier, Dr. Foster, hier im Keller.« »Ja, Mrs. Potterly, eine Art Zeitbetrachter. Keinen sehr guten allerdings. Ich kann noch keine Geräusche empfangen.« Mrs. Potterly faltete ihre Hände und presste sie an ihre Brust. »Wie wunderbar! Wie wunderbar!« »Es ist ganz und gar nicht wunderbar«, schnappte Potterly. »Der junge Mann kann nicht weiter zurück als...« »Nun hören Sie doch«, begann Foster verzweifelt. »Bitte«, schrie Mrs. Potterly, »lass mich reden, Arnold. Verstehst du denn nicht, dass wir Laurel wiedersehen können? Selbst wenn die Maschine nur 20 Jahre in die Vergangenheit blicken lässt. Was kümmern uns Karthago und das Altertum? Wir werden Laurel wiedersehen!« Sie wird für uns wieder zum Leben erwachen. Lassen Sie die Maschine hier, Dr. Foster. Zeigen Sie uns, wie man sie bedient. Foster starrte sie an, dann ihren Mann. Dr. Potterlys Gesicht war erbleicht. Obwohl seine Stimme ruhig und gleichmäßig klang, war es um seine Fassung geschehen. Du bist albern und einfältig. Arnold! Du bist einfältig, sage ich. Was wirst du sehen? Die Vergangenheit. Die tote Vergangenheit. Wird Laurel etwas tun, was sie nicht schon einmal getan hat? Wirst du etwas sehen, was du noch nicht gesehen hast? Willst du die 3 Jahre wieder und wieder durchleben und ein kleines Kind beobachten, das nie aufwachsen wird, gleichgültig, wie lange du es betrachtest? Seine Stimme war am Überschnappen, aber er hielt sie unter Kontrolle. Er trat auf sie zu, ergriff ihre Schulter und schüttelte sie grob. Weißt du, was mit dir geschehen wird, wenn du das tust? Du wirst verrückt werden, und man wird kommen und dich fortschaffen. Ja, verrückt! Möchtest du in eine Heilanstalt? Möchtest du in einer Zelle untergebracht werden? Mrs. Potterly riss sich los. Jede Spur von Nachgiebigkeit und Unbestimmtheit war aus ihrem Gesicht verflogen. Sie hatte sich in eine Furie verwandelt. Ich will mein Kind sehen, Arnold. Sie ist in der Maschine, und ich will sie. Sie ist nicht in der Maschine. Es ist ein Abbild. Kannst du nicht verstehen, ein Bild, etwas, das nicht wirklich ist. Ich will mein Kind, hörst du mich? Sie warf sich schreiend auf ihn und schlug mit ihren Fäusten gegen seine Brust. Ich will mein Kind. Der Historiker wich vor ihrem Ansturm zurück. Foster wollte dazwischentreten, aber dann fiel Mrs. Potterly zu Boden, wo sie wild schluchzend liegen blieb. Potterly wandte sich um. Seine Augen suchten verzweifelt den Raum ab. Plötzlich sprang er in eine Ecke, wo ein Spaten lehnte, wirbelte herum und stürzte sich auf den Apparat, bevor Foster, der von alledem benommen dastand, etwas unternehmen konnte. »Bleiben Sie stehen«, keuchte Potterly, »oder ich bringe Sie um, ich schwöre es.« Er schwang den Spaten und Foster sprang zurück. Potterly machte sich mit wilder Wut über die Geräte her. Foster stand wie gelähmt und sah zu, wie der scharfkantige Spaten Glas zersplitterte und Metallteile verbog und zerfetzte. Potterly schlug bis zur Erschöpfung zu. Dann stand er zitternd, den Spaten in den Händen vor dem Trümmerhaufen. »Gehen Sie jetzt«, sagte er mit heiser, flüsternder Stimme. »Kommen Sie nicht wieder. Wenn Ihnen ein Schaden entstanden ist, schicken Sie mir die Rechnung, ich bezahle sie. Ich bezahle den doppelten Preis.« Foster zuckte die Achseln, zog sein Hemd und seine Jacke an und ging die Kellertreppe hinauf. Er hörte Mrs. Potterlys lautes Schluchzen, und als er sich oben noch einmal umdrehte, sah er Dr. Potterly über sie gebeugt. Sein Gesicht war vor Kummer und Sorgen entstellt. Zwei Tage später, gegen Ende der Arbeitszeit, erschien Dr. Potterly in Fosters Büro. Er war sauber und unauffällig gekleidet. »Wie immer«, dachte Foster. Der Mann hob seine Hand in einer unbestimmten Geste und blieb auf der Schwelle stehen. Foster blickte ihn steinern an. Potterly sagte, »Ich habe bis 5 gewartet, bis Sie... Darf ich hereinkommen?« Foster nickte. »Ich glaube, ich muss mich für mein Benehmen entschuldigen«, sagte Potterly tonlos. »Ich war schrecklich enttäuscht und nicht mehr Herr meiner selbst. Trotzdem war es unentschuldbar.« »Ich nehme Ihre Entschuldigung an«, erwiderte Foster kalt. »Ist das alles?« »Meine Frau hat Sie angerufen, glaube ich.« »Ja, das hat sie getan.« »Sie war ziemlich hysterisch, sie sagt es mir, aber ich war nicht sicher. Sie hat mich angerufen. Würden Sie so freundlich sein, mir zu sagen, was sie wollte?« »Sie wollte ein Chronoskop. Sie sagte, sie hätte selbst ein wenig Geld. Sie wollte es mir zur Verfügung stellen.« »Haben Sie eine Zusage gemacht?« »Ich erklärte ihr, dass ich kein Fabrikationsunternehmen habe.« »Gut«, stieß Potterly erleichtert hervor. »Bitte lassen Sie sich auf nichts ein, sie ist nicht ganz...« »Hören Sie, Dr. Potterly«, sagte Foster, »ich will mich nicht in häusliche Auseinandersetzungen einmischen, aber Sie sollten sich auf etwas gefasst machen. Chronoskope können von jedermann gebaut werden. Die meisten benötigten Teile kann man einzeln in Fachgeschäften kaufen. Mit etwas Geschick kann jeder in seiner Hauswerkstatt ein Chronoskop zusammenbasteln, jedenfalls das Bildaggregat.« »Aber niemand wird darauf kommen, außer Ihnen, meine ich. Bis jetzt hat noch kein Mensch daran gedacht.« »Ich habe nicht die Absicht, es geheim zu halten.« »Aber Sie können Ihre Entdeckung nicht veröffentlichen. Es ist illegale Forschung.« »Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Dr. Potterly. Wenn ich meine Forschungsbeihilfe und meinen Lehrauftrag verliere, verliere ich sie eben. Das ist nicht so wichtig.« »Aber das können Sie nicht machen.« »Bis jetzt«, sagte Foster eisig, »hatte Sie wenig gekümmert, dass ich die Gelder oder gar meine Position riskieren könnte. Warum werden Sie jetzt auf einmal so rücksichtsvoll?« »Als Sie das erste Mal zu mir kamen, glaubte ich an die organisierte und gelenkte Forschung. Mit anderen Worten, an die Situation, wie sie nun einmal war. Ich hielt Sie für einen intellektuellen Anarchisten und für gefährlich. Aber in den letzten Monaten bin ich selbst zu einem geworden und ich habe Erhebliches geleistet. Das ist mir nicht gelungen, weil ich ein brillanter Kopf und ein großer Wissenschaftler wäre, keineswegs. Es war nur, dass die gelenkte Forschung Lücken offen ließ, die jeder ausfüllen konnte, der in die rechte Richtung sah. Und wahrscheinlich wäre das schon lange vor mir geschehen, wenn die Regierung nicht aktiv versucht hätte, es zu verhindern. Verstehen Sie mich, Dr. Potterly. Ich glaube noch immer, dass gelenkte Forschung nützlich sein kann. Ich bin nicht dafür, zu den alten Zuständen zurückzukehren, wo jeder auf eigene Faust Forschungen betrieb. Aber es muss auch einen gewissen Mittelweg geben. Gelenkte Forschung kann unbeweglich werden. Ein Wissenschaftler muss die Möglichkeit haben, seiner Neugier zu folgen, wenigstens in seiner Freizeit. Potterly setzte sich. Darüber wollen wir uns unterhalten, Foster. Ich würdige Ihren Idealismus, Sie sind jung. Aber Sie können sich nicht selbst zugrunde richten, weil Sie gewisse Vorstellungen haben, wie die Forschung sein müsste. Ich habe Sie in diese Lage gebracht, ich bin verantwortlich und ich mache mir die wildesten Vorwürfe. Ich habe emotionell gehandelt. Mein Interesse an Karthago hat mich geblendet und ich war ein Dummkopf. Wollen Sie damit sagen, dass Ihre Ansichten sich innerhalb von 2 Tagen in Ihr Gegenteil verkehrt haben? Karthago ist auf einmal nichts mehr, die Unterdrückung der Forschung durch die Behörden ist nichts. Sogar ein Dummkopf wie ich kann etwas dazulernen, Foster. Meine Frau hat mich etwas gelehrt. Ich verstehe jetzt, warum die Regierung das Forschungsgebiet Neutrinik unterdrückt. Vor 2 Tagen verstand ich es noch nicht. Sie haben gesehen, wie meine Frau auf ein Chronoskop reagierte. Ich hatte mir vorgestellt, dass es wissenschaftlichen Forschungen vorbehalten bleiben würde. Sie konnte darin nur das neurotische Vergnügen sehen, mit Hilfe dieses Instruments die persönliche Vergangenheit wiederzubeleben, eine tote Vergangenheit. Der Forscher aber ist eine verschwindende Minderheit, Foster. Leute wie meine Frau würden uns die Karten aus der Hand nehmen. Hätte die Regierung die Chronoskopie nicht unterdrückt, wäre jedermanns Vergangenheit sichtbar. Hochgestellte Männer würden sich Erpressungen und Anwürfen ausgesetzt sehen, denn wer auf unserer Erde hat schon eine absolut fleckenlose Vergangenheit? Foster befeuchtete seine Lippen. Vielleicht. Vielleicht liegt da eine gewisse Rechtfertigung für das Verhalten der Regierung. Und doch geht es hier um ein wichtiges Prinzip. Wer weiß, wie viele Wissenschaften stagnieren, weil die Forscher in ihrem Erkenntnisdrang behindert werden. Wenn das Chronoskop einigen Politikern gefährlich werden kann, ist es ein Preis, der bezahlt werden muss. Die Öffentlichkeit muss begreifen, dass die Wissenschaft Freiheit braucht. Und es gibt keine bessere Methode, ihr die Augen zu öffnen, als meine Entdeckung zu publizieren. So oder so. Legal oder illegal. Potterlys Stirn war feucht vom Schweiß, aber seine Stimme blieb ruhig. Das Chronoskop würde nicht nur zum Schrecken einiger Politiker werden, Dr. Foster. Glauben Sie nur das nicht. Für mich würde es genauso schlimm sein. Meine Frau würde ihre Zeit damit zubringen, mit unserer toten Tochter zu leben. Sie würde sich noch weiter vor der Wirklichkeit zurückziehen. Sie würde dieselben Szenen wieder und wieder erleben und schließlich verrückt werden. Und sie wäre nicht die Einzige, die so handeln würde. Andere würden ihre toten Eltern oder ihre eigene Jugend wiedersehen wollen. Alle Leute würden in der Vergangenheit herumwühlen. Es wäre ein Albtraum. Moralische Bedenken dürfen kein Hindernis sein, erwiderte Foster. Es gibt keinen einzigen Fortschritt in der Geschichte oder Technik, den die Menschheit nicht auf die eine oder andere Weise pervertiert hätte. Was das Chronoskop angeht, so werden die Vergangenheitssucher ihrer Anstrengung sehr bald überdrüssig werden. Sie werden ihre geliebten Eltern in Situationen sehen, die sehr wenig zu dem Bild passen, das sie von ihnen haben. Und damit werden sie ihren Enthusiasmus bald verlieren. Das alles sind Trivialitäten. Für mich ist es eine Prinzipienfrage. Zum Teufel mit Prinzipien, sagte Potterly ärgerlich. Können Sie nicht auch an die Menschen denken? Verstehen Sie nicht, dass meine Frau noch einmal das Feuer miterleben wird, in dem unser Kind umgekommen ist? Ich kenne sie. Sie wird nicht stark genug sein, es zu unterlassen. Sie wird es immer wieder erleben und jedes Mal hoffen, dass es nicht geschehen wird. Wie oft soll meine Tochter sterben? Seine Stimme war vor Erregung rau. Foster sah ihn aufmerksam an. Wovor haben Sie in Wirklichkeit Angst, Dr. Potterly? Was soll Ihre Frau nicht sehen? Was ist damals bei diesem Feuer geschehen? Potterly schlug die Hände vor sein Gesicht und schluchzte trocken. Foster wandte sich ab und starrte voll Unbehagen aus dem Fenster. Nach langem Schweigen sagte Potterly: Caroline war fort, ich passte auf das Kind auf. Nach 2 Stunden ging ich ins Kinderzimmer, um zu sehen, ob die Kleine schlief. Ich hatte eine Zigarette bei mir, damals rauchte ich noch. Ich musste sie ausgedrückt haben, bevor ich sie in den Aschenbecher auf der Kommode legte. Ich war immer vorsichtig. Das Kind schlief. Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück, setzte mich vor den Fernseher und nickte bald darauf ein. Als ich aufwachte, war ich schon am Ersticken. Überall brannte es. Ich weiß nicht, wie es anfing. Aber Sie denken, es könnte die Zigarette gewesen sein, nicht wahr? Sagte Foster. Eine Zigarette, die Sie vielleicht nicht richtig ausgedrückt hatten. Ich weiß es nicht. Ich versuchte, Laurel zu retten, aber als ich mit ihr ins Freie kam, war sie tot. Erstickt. Sie haben Ihrer Frau nie etwas von der Zigarette gesagt, nehme ich an? Potterly schüttelte den Kopf. Aber ich habe damit gelebt. Und jetzt, mit dem Chronoskop, wird sie alles erfahren. Vielleicht war es nicht die Zigarette, sondern ein Kurzschluss oder so etwas. Ist das nicht möglich? In Potterlys Gesicht waren die Tränen getrocknet und auch die Röte war gewichen. Ich kann das Risiko nicht ertragen, Dr. Foster. Aber es geht nicht nur um mich. Für die meisten Leute hat die Vergangenheit ihre Schrecken. Lassen Sie diese Schrecken nicht auf die Menschheit los. Foster stand auf und schritt im Büro auf und ab. Irgendwie erklärte dies Potterlys Besessenheit, die Karthager zu rehabilitieren und die Praxis ihrer Kinderopfer zu leugnen. Indem er sie von der Schuld freisprach, Kinder dem Feuertod überantwortet zu haben, befreite er sich symbolisch von der gleichen Schuld. Foster blickte ihn mitleidig an. »Ich kann Ihre Lage verstehen, Dr. Potterly, aber hier geht es um mehr als persönliche Gefühle. Ich muss die Wissenschaft von diesem Würgegriff befreien.« »Sie wollen Ihr Wissen nicht für sich behalten?« »Unter keinen Umständen.« Potterly stand auf und funkelte ihn zornig an. »Nun, dann?« Er wandte sich mit einem Ruck um und ging. Foster schloss die Tür, versperrte sie und setzte sich, um nachzudenken. Dann verbrachte er eine Stunde damit, die Gleichungen und Formeln sowie einige Konstruktionszeichnungen seiner Arbeit zu kopieren. Er steckte sie in einen Umschlag und adressierte ihn an Ralph Nemo. Er verbrachte eine unruhige Nacht und am nächsten Morgen hinterlegte er den Umschlag bei seiner Bank. Dann rief er Nemo an und verständigte ihn von der Existenz des Umschlags, verweigerte aber jede Angabe über den Inhalt. Es fiel Foster nicht leicht, das Problem zu lösen, wie er seine Entdeckung veröffentlichen sollte. Bei den großen wissenschaftlichen Fachzeitschriften anzufragen, war sinnlos. Sie würden kein Manuskript anrühren, das nicht die magische Fußnote enthielt. Die in diesem Manuskript beschriebene Arbeit wurde durch das Stipendium Nummer so und so der Forschungskommission der Vereinten Nationen ermöglicht. Er musste sich an eine der kleineren Zeitschriften wenden, von denen vielleicht zwei oder drei bereit wären, um der wissenschaftlichen Sensation willen, diesen Schönheitsfehler und die Natur des Artikels geflissentlich zu übersehen. Aber das würde auch eine kleine finanzielle Ermunterung erfordern, auf die er sich nur ungern einließ. Vielleicht wäre es besser, auf eigene Kosten ein kleines Heft drucken zu lassen und es an den Universitäten zu verteilen. Dazu benötigte er aber einen verlässlichen Drucker. Onkel Ralph könnte ihm da einen Tipp geben. Mit diesen Überlegungen verging ein weiterer Tag und der größere Teil zweier Nächte. Am folgenden Morgen ging er durch den Korridor zu seinem Büro und fragte sich besorgt, ob er nicht schon zu viel Zeit vergeudet hätte und ob er es wagen könnte, vom Büro aus seinen Onkel anzurufen. Er war so in Gedanken versunken, dass er die Anwesenheit der anderen erst merkte, als er seinen Mantel weggehängt hatte und an den Schreibtisch gehen wollte. Dr. Potterly war da und mit ihm ein Mann, den Foster nicht kannte. Er starrte die beiden verblüfft an. Was hat das zu bedeuten? Potterly räusperte sich. Es tut mir leid, Dr. Foster, aber ich musste es verhindern. Was verhindern? Wovon reden Sie? Der Fremde sagte. Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Er hatte große unregelmäßige Zähne, die er beim Lächeln entblößte. Ich bin Thaddeus Ironman, Leiter der Abteilung Chronoskopie. Mein Besuch betrifft Informationen, die ich von Professor Potterly erhalten habe und die von unseren eigenen Quellen bestätigt wurden. Ich habe alles auf mich genommen, Dr. Foster, fiel Potterly hastig ein. Ich habe erklärt, dass ich es war, der Sie gegen Ihren Willen zu diesen unethischen Handlungen überredet hat. Ich habe alle Verantwortung auf mich genommen, weil ich nicht möchte, dass Ihnen Nachteile entstehen. Es ging mir einfach darum, dass die Chronoskopie nicht erlaubt wird. Ironman nickte. Das ist richtig, Dr. Foster. Er hat die Verantwortung übernommen. Aber wir haben jetzt die Sache aus seinen Händen genommen. So, sagte Foster ironisch. Und was beabsichtigen Sie nun zu tun? Wollen Sie mir die Forschungsbeihilfe streichen lassen? Das liegt in meiner Macht, antwortete Ironman. Oder mich von der Universität relegieren? Auch das liegt in meiner Macht. Schön, dann lassen Sie sich nicht daran hindern. Betrachten Sie es als geschehen. Ich verlasse mein Büro gleich jetzt mit Ihnen. Meine Bücher kann ich später abholen lassen. Wenn Sie darauf bestehen, lasse ich Sie auch hier. Ist das alles? Nicht ganz, sagte Ironman. Sie müssen sich verpflichten, auf dem Gebiet der Chronoskopie keine weiteren Forschungen zu betreiben, keine ihrer bisherigen Ergebnisse zu veröffentlichen und selbstverständlich kein Chronoskop zu bauen. Sie werden auf unbegrenzte Zeit unter Beobachtung stehen, damit sichergestellt ist, dass Sie Ihr Versprechen halten. Angenommen, ich weigere mich, ein solches Versprechen zu geben. Was wollen Sie dann unternehmen? Wenn ich außerhalb meines Fachgebietes Forschungen betreibe, kann man es vielleicht unethisch nennen, aber es ist kein kriminelles Delikt. Im Falle der Chronoskopie, mein junger Freund, sagte Erman geduldig, ist es ein kriminelles Delikt. Wenn nötig, wird man Sie ins Gefängnis überführen und dort festhalten. Warum? Rief Forster erregt. Was ist an der Chronoskopie gefährlich und kriminell? Wir dürfen auf diesem Gebiet keine weiteren Entwicklungen gestatten, erwiderte Erman. Meine Aufgabe ist es hauptsächlich dafür zu sorgen. Ich habe die Absicht, meine Aufgabe zu erfüllen. Unglücklicherweise wussten weder ich noch meine Mitarbeiter von der Möglichkeit, künstliche Schwerefelder für die Chronoskopie nutzbar zu machen. Von nun an wird die Forschung so gesteuert werden, dass ein solcher Lapsus nicht noch einmal vorkommt. Das wird nichts nützen, sagte Forster zornig. Jemand anders wird auf dieselbe Idee kommen, ohne dass Sie oder ich davon erfahren. Alle Wissenschaftszweige hängen zusammen. Wenn Sie die Entwicklung auf einem Gebiet abstoppen wollen, müssen Sie es auf allen anderen auch tun. Daran ist zweifellos etwas Wahres, gab Erman zu, in der Theorie. In der Praxis ist es uns jedoch recht gut gelungen, die Chronoskopie 50 Jahre lang auf dem Niveau zu halten, das Terbinski seinerzeit erreicht hatte. Nachdem wir Sie noch rechtzeitig gefasst haben, Dr. Forster, dürfen wir hoffen, dass es auf unbegrenzte Zeit dabei bleiben wird. Die Gefahr wäre nicht so groß geworden, wenn ich Professor Potterly damals ernster genommen hätte. Erman wandte sich dem Historiker zu und hob lächelnd die Augenbrauen. Ich muss leider zugeben, Dr. Potterly, dass ich Sie nach unserem ersten Gespräch als einen etwas versponnenen Geschichtsprofessor eingeschätzt hatte. Hätte ich meine Arbeit ordentlich gemacht und mich eingehender über Sie informiert, wäre dies alles nicht geschehen. Wer darf eigentlich das regierungseigene Chronoskop benutzen? Fragte Forster unvermittelt. Außerhalb unserer Abteilung niemand. Ich sage es, weil Sie es sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Ich warne Sie jedoch, dass jede Verbreitung dieser Tatsache ein kriminelles Delikt und keinen bloßen Verstoß gegen die Ethik darstellt. Und Ihr Chronoskop reicht nicht weiter zurück als 125 Jahre oder so, nicht wahr? So ist es. Dann ist Ihr Publikationsorgan mit seinen Geschichten über die Zeitbetrachtung früherer Epochen also ein Schwindel. Mit dem Wissen, das Sie jetzt haben, antwortete Erman kühl, werden Sie in der Lage sein, Ihre Behauptung zu beweisen. Ja, unser monatliches Bulletin ist ein Fantasieerzeugnis. In diesem Fall, sagte Forster, werde ich nicht versprechen, mein Wissen über die Chronoskopie für mich zu behalten. Wenn Sie mich verhaften wollen, tun Sie es. Meine Verteidigung vor dem Gericht wird das ganze Kartenhaus der gelenkten Forschung zum Einsturz bringen. Gelenkte Forschung ist eine Sache. Sie zu unterdrücken und die Menschheit um ihren Nutzen zu bringen, ist eine andere. Oh, da möchte ich etwas klarstellen, sagte Erman. Wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, Dr. Forster, werden Sie direkt ins Gefängnis kommen. Sie werden keinen Anwalt sprechen können, Sie werden nicht unter Anklage gestellt werden, Sie werden kein Gerichtsverfahren bekommen. Sie werden einfach ins Gefängnis überführt werden und dort bleiben. Sie können mir nichts vormachen, entgegnete Forster. Wir leben nicht im 20. Jahrhundert, das wissen Sie so gut wie ich. Auf dem Korridor vor dem Büro wurden Geräusche laut, Füße scharrten, Stimmen redeten erregt durcheinander. Dann sprang die Tür auf und ein Mann stürzte herein, gefolgt von zwei anderen, die ihn zurückzuhalten versuchten. »Onkel Ralf«, rief Forster. Die beiden Beamten ließen Nemo los, der sich kopfschüttelnd den Anzug glatt strich. »Es war nicht nötig, brutal zu werden, Erman. Ich verwahre mich in aller Form gegen diese Handgreiflichkeiten Ihrer Leute.« »Du kennst Mr. Erman?« fragte Forster. »Ich hatte schon einmal mit ihm zu tun«, sagte Nemo. »Wenn er hier in deinem Büro ist, lieber Neffe, bist du in Schwierigkeiten.« »Und Sie auch«, erklärte Erman gereizt. »Ich weiß, dass Sie, Dr. Forster, bei der Beschaffung der Lektüre über Neutrinik behilflich gewesen sind. Und bald werden wir noch mehr über Sie wissen. Einstweilen genügt dieser eine Punkt, um Sie hinreichend zu belasten. Was wollten Sie hier?« »Mein lieber Dr. Erman«, sagte Nemo, dessen Munterkeit wieder die Oberhand gewonnen hatte, »vorgestern hat mich dieser Esel von meinem Neffen angerufen. Er hatte irgendeine mysteriöse Information bei... Sag ihm nichts unterbrach Foster hastig. Kein Wort! Ermen warf ihm einen kalten Blick zu. Wir wissen Bescheid, Dr. Foster. Die Bank hat uns die Unterlagen ausgehändigt. Aber wie können Sie? Fosters Stimme versagte. Jedenfalls dachte ich, fuhr Nemo fort, dass die Situation brenzlig wurde. Und nachdem ich mich um ein paar Details gekümmert hatte, kam ich her, um ihm zu sagen, dass er die Finger von dieser Sache lassen solle. Sie ist seine Karriere nicht wert. Soll das heißen, dass Sie wussten, was er tut? Fragte Ermen. Er hat es mir nie gesagt. Aber ich bin ein wissenschaftlicher Autor und habe meine Erfahrungen. Ich musste ihm verschiedene Unterlagen beschaffen, und das war mir Beweis genug. Vermutlich hat mein Neffe ein kleines Chronoskop gebaut. Ja. Ermen zündete sich nachdenklich eine Zigarette an, ohne von Dr. Potterly Notiz zu nehmen, der bei ihrem Anblick zurückschreckte. Wieder ein Fehler von mir. Ich sollte mich pensionieren lassen. Ich hätte auch Sie beobachten sollen, Nemo, statt mich allein auf Potterly und Foster zu konzentrieren. Sie sind unter Arrest, Nemo. Weshalb? Fragte der Schriftsteller. Wegen unerlaubter Forschungsarbeit. Ich habe keine getan. Ich könnte es gar nicht, weil ich kein eingetragener Wissenschaftler bin. Und selbst wenn ich Forschung getrieben hätte, wäre es keine strafbare Handlung. Es hat keinen Sinn, Onkel Ralf, fuhr Foster verärgert dazwischen. Dieser Bürokrat macht sich seine Gesetze selbst. Wie zum Beispiel? Lebenslängliche Haft ohne Gerichtsverfahren. Unsinn, sagte Nemo energisch. Wir leben nicht im 20. Jahrhundert. Das habe ich auch schon gesagt. Es stört ihn überhaupt nicht. Hören Sie, Ermen, rief Nemo aufgebracht. Mein Neffe und ich haben Verwandte, die mit uns in Verbindung stehen. Sie können uns nicht einfach verschwinden lassen. Es würde Fragen geben und schließlich einen handfesten Skandal. Wenn Sie uns einschüchtern wollen, müssen Sie sich etwas anderes ausdenken. Ermen zerdrückte seine halbgerauchte Zigarette im Aschenbecher. Zum ersten Mal an diesem Tag schien er etwas unsicher zu werden. Zum Teufel, ich weiß nicht, was ich machen soll. So war es noch nie. Hören Sie zu. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie da machen wollen. Sie verstehen nichts. Wollen Sie mich anhören? Wir hören, erwiderte Nemo ergrimmt. Die Vergangenheit ist für Sie die tote Vergangenheit, sagte Ermen. Wenn Leute an die Vergangenheit denken, stellen Sie sie sich als tot, weit entfernt und längst vergessen vor. Wir ermutigen Sie zu diesem Denken. Wenn wir über die Zeitbetrachtung berichten, sprechen wir immer von früheren Jahrhunderten, obwohl Sie ja nun wissen, dass es unmöglich ist, mehr zu sehen als ein Jahrhundert oder so. Die Leute sind damit zufrieden. Die Vergangenheit heißt Rom, Griechenland, Ägypten, die Steinzeit. Je weiter zurück, desto besser. Aber nun wissen Sie, dass ein Jahrhundert oder etwas mehr die Grenze darstellt. Was bedeutet Ihnen die Vergangenheit unter diesem Aspekt? Ihre eigene Jugend, Ihr erstes Mädchen, Ihre tote Mutter. 20, 30 Jahre zurück. Aber wann beginnt die Vergangenheit in Wirklichkeit? Er sah sie nacheinander an. Nemo regte sich unbehaglich. Nun, sagte Ermen, wann hat die Vergangenheit begonnen? Vor einem Jahr? Vor 5 Minuten? Vor einer Sekunde? Ist es nicht klar, dass die Vergangenheit schon jetzt beginnt, in jedem Augenblick, der vergeht? Die Vergangenheit ist nur ein anderer Name für die lebendige Gegenwart. Was geschieht, wenn Sie das Chronoskop auf die Vergangenheit der letzten Sekunde einstellen? Beobachten Sie da nicht die Gegenwart? Beginnen Sie jetzt zu begreifen? Verdammt, sagte Nemo leise. Verdammt, äffte Ermen nach. Als Potterly vorgestern Abend mit seiner Geschichte zu mir kam, musste ich sie beide beobachten. Wie habe ich das wohl angestellt? Ganz einfach, meine Herren. Ich habe es mit dem Chronoskop gemacht und die wichtigsten Phasen ihrer Tätigkeit bis hin zur Gegenwart verfolgt. Und so haben Sie gesehen, wie ich die Unterlagen bei der Bank deponierte, fragte Foster. Genau. So habe ich auch alle anderen wichtigen Einzelheiten festgestellt. Was würde nun nach Ihrer Ansicht geschehen, wenn wir die Verbreitung der Nachricht zuließen, dass man mit relativ einfachen Mitteln ein Chronoskop für den Hausgebrauch zusammenbasteln kann? Die Leute würden vielleicht damit anfangen, ihre eigene Jugend, ihre Eltern und so weiter zu beobachten, aber es würde nicht lange dauern, bis ihnen die Möglichkeiten aufgehen würden. Die Hausfrau wird ihre tote Mutter vergessen und beginnen, ihre Nachbarin im Haus und ihren Mann im Büro zu beobachten. Der Geschäftsmann wird seinen Konkurrenten kontrollieren, der Arbeitgeber seine Angestellten und Arbeiter. Es wird keine Privatsphäre mehr geben. Das Auge des Spähers am Fenster wird im Vergleich dazu ein harmloser Scherz sein. Die Filme und Fernsehstars werden in jeder Minute ihres Tagesablaufs von Tausenden beobachtet werden. Und es wird kein Entkommen geben. Nicht einmal die Dunkelheit wird die Menschen vor den neugierigen Augen ihrer Zeitgenossen schützen können. Obwohl es strenge Vorschriften gibt, weiß ich, dass das Bedienungspersonal der Maschine manchmal solche kleinen Experimente macht. Nemo sah auf einmal elend aus. Sie können immer noch die Fabrikation für Privatzwecke verbieten. Ehrman fuhr wild herum. Das geht. Aber was erwarten Sie von einer derartigen Maßnahme? Können Sie durch Gesetze erfolgreich gegen Trinken, Rauchen, Unzucht oder Gerüchtemacherei vorgehen? Und diese Dinge sind noch gar nichts, verglichen mit dem Privatgebrauch des Chronoskops. Mein Gott, in 1000 Jahren ist es uns nie gelungen, den Rauschgifthandel zum Erliegen zu bringen. Und Sie sprechen von Gesetzen gegen ein Mittel, das es erlaubt, jeden beliebigen Menschen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu beobachten und das außerdem noch in einer gut ausgerüsteten Heimwerkstatt hergestellt werden kann. Ich werde auf die Veröffentlichung verzichten, sagte Foster plötzlich. Keiner von uns wird reden, platzte Potterly heraus, halb schluchzend. Ich bedauere. Sie sagten, dass Sie mich nicht mit dem Chronoskop beobachtet haben, Ehrman, fügte Nemo an. Die Zeit reichte nicht, antwortete Ehrman resigniert. Das Chronoskop zeigt den Zeitablauf nicht schneller, als er auch in der Wirklichkeit ist. Es gibt keine Beschleunigung, keinen Zeitraffer oder so etwas. Wir haben volle 24 Stunden damit verbracht, die wichtigsten Augenblicke in Fosters und Potterlys Arbeit der letzten 3 Monate festzuhalten. Für mehr war nicht Zeit, aber es war genug. Es war nicht genug, sagte Nemo. Was meinen Sie damit? Ich sagte bereits, dass mein Neffe mich angerufen hat, um mir zu sagen, dass er wichtige Informationen bei der Bank hinterlegt habe. Es klang, als wäre er in ernsten Schwierigkeiten. Er ist mein Neffe, und ich musste etwas für ihn tun. Es dauerte eine Weile, dann kam ich her, um ihm davon zu berichten. Vorhin deutete ich Ihnen an, dass ich mich um einige Details gekümmert habe. Was waren das für Details, um Himmels Willen, Mann? Nur dies. Ich verschickte die Einzelheiten und Daten des transportablen Chronoskops an ein 50 Redaktionen und Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite. Es wurde totenstill. Starren Sie mich nicht so an, rief Nemo. Verstehen Sie meine Beweggründe nicht. Ich besaß die Veröffentlichungsrechte. Jonas wird es Ihnen bestätigen. Ich wusste, dass er seine Entdeckung auf legale, wissenschaftliche Weise nicht publizieren konnte. Es war mir klar, dass er es illegal tun wollte und dass er die Unterlagen zu diesem Zweck bei der Bank hinterlegt hatte. Ich wollte ihm die Verantwortung abnehmen, indem ich für eine vorzeitige Veröffentlichung sorgte. Seine Karriere wäre gerettet. Selbst wenn man mir als Resultat meine Lizenz als wissenschaftlicher Schriftsteller entzogen hätte, würden mich die Exklusivrechte an diesen chronoskopischen Daten auf Lebenszeit absichern. Ich rechnete damit, dass Jonas verärgert sein würde, aber ich hatte gute Gründe und wir hätten uns die Einnahmen geteilt. Sehen Sie mich nicht so an. Wie sollte ich wissen? Niemand wusste etwas, unterbrach Ehrman bitter. Aber sie alle hielten es für ganz natürlich, dass die Regierung dumm und bürokratisch, hinterhältig und tyrannisch ist und die Forschung nur zu ihrem eigenen Vergnügen unterdrückt. Keinem von ihnen ist in den Sinn gekommen, dass wir nur versuchten, die Menschheit zu schützen. »Wozu sitzen wir hier herum und reden?« winselte Potterly. »Nennen Sie uns die Namen der Leute, die Sie verständigt haben.« »Zu spät«, sagte Nemo achselzuckend. »Sie haben mehr als einen Tag Vorsprung. Diese Zeit hat ausgereicht, um die Nachricht zu verbreiten. Inzwischen werden meine Agenturen 50 oder 100 Wissenschaftler angerufen haben, um sich die Richtigkeit meiner Daten bestätigen zu lassen. Und diese Wissenschaftler werden die Neuigkeit untereinander austauschen. Bevor die Woche um ist, werden 500 Leute wissen, wie man ein kleines Chronoskop baut. Wie wollen Sie die alle erreichen?« Seine fleischigen Wangen zitterten. »Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit mehr, den Atompilz in seine hübsche, glänzende Urankugel zurückzubannen.« Ehrman stand auf. »Wir werden es versuchen, Potterly. Aber ich stimme mit Nemo überein, es ist zu spät. Ich weiß nicht, was für eine Welt wir von nun an haben werden, aber die Welt, wie wir sie kennen, ist zerstört. Bisher hat jede Gesellschaftsform ein gewisses Maß privater Zurückgezogenheit für selbstverständlich gehalten, aber damit ist es jetzt vorbei.« Er grüßte die 3 Männer mit formeller Höflichkeit.